Ja, Sie können das Mikroskop benutzen. Bubble war bereits im Pyjama und hatte sich einen gestreiften Bademantel aus Ersatzwolle umgehängt. Ich wollte gerade schlafen gehen. Er sah, wie Morley das Miniaturgebäude aus der Tasche zog. Ah, eins von diesen Dingern. Die findet man hier überall. Morley setzte sich an das Mikroskop und stocherte dann an dem Gebäude herum. Schließlich brach er es auf und legte einzelne Teile auf die Objektplatte. Er verwendete 600-fache Vergrößerung. Das sollte ausreichen. Auf der Haspe, an der das Geschützrohr befestigt war, waren Buchstaben eingeprägt. Er las: Made at Terra, 35082R. Was er am meisten befürchtet hatte: Das Gebäude war auf der Erde hergestellt worden. Es war nicht von irgendeiner überirdischen Intelligenz erfunden worden und stammte auch nicht von den auf Delmak O heimischen Lebensformen. Jetzt wussten sie es. General Treaton, dachte er bitter. Er ist es also doch, der uns vernichten will. Der Ausfall des Transmitters, die Vorschrift, den Planeten nur mit einer Kapsel anzufliegen. War er auch für Tallchiefs Tod verantwortlich? Es lag nahe. Was haben Sie entdeckt? Fragte Bubble. Morley sah den Arzt an. Dass General Treaton unser Feind ist und wir keine Chance haben. Er stand auf, gab das Okular frei. Hier, sehen Sie sich das an. Bubble beugte sich über das Mikroskop. Daran hat nun wirklich niemand gedacht, sagte er nach einer Weile. Wir hätten uns eins von diesen Dingern längst genauer ansehen können. Doch wir sind einfach nicht auf die Idee gekommen. Er wandte sich vom Mikroskop ab und warf Morley einen unsicheren Blick zu. Was machen wir jetzt? Nun, als erstes sammeln wir morgen alles ein, was von außerhalb der Siedlung stammt, und zerstören es. Aber das heißt auch das Richtige, das große Gebäude ist irdischen Ursprungs. Ja, Morley nickte. Es gab keine andere Möglichkeit. Wir sind Teil irgendeines verdammten Experiments. Wir müssen also so schnell wie möglich von diesem Planeten weg. Wir kommen nie wieder weg von hier. Dann müssen wir einen Weg finden, das Gebäude zu zerstören. Es scheint das alles zu kontrollieren. Werden Sie Tallchiefs Autopsiebericht jetzt revidieren, Doktor? Nun, eigentlich hat sich nichts geändert. Ich könnte lediglich hinzufügen, dass er vermutlich mit einer Waffe getötet wurde, die auf unbekannte Weise den Histaminpegel im Blut erhöht. Daran ist er nämlich gestorben, wie ich festgestellt habe. Aber wissen Sie, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Sie nicht außer Acht lassen sollten. Bei all dem hier könnte es sich um eine Fälschung handeln. Schließlich ist die Erde eine einzige riesige Nervenklinik. Mit zahlreichen militärischen Forschungslaboratorien allerdings. Streng geheim natürlich. Niemand weiß davon. Woher wissen Sie dann davon? In Tekel Ufarsin hatte ich manchmal als Meeresbiologe des Kibbutz mit Ihnen Kontakt. Und auch als wir Waffen kauften. Genau genommen war das eine Lüge. Morley hatte nur Gerüchte gehört. Doch diese Gerüchte hatten ihn überzeugt. Sagen Sie, Morley, haben Sie wirklich den Erdenwanderer gesehen? Ja. Aber lassen Sie mich von den geheimen Forschungslaboratorien auf Terra erzählen. Zum Beispiel, Sie haben jemanden gesehen, das glaube ich Ihnen. Jemand, den Sie nicht kannten und der Sie auf etwas aufmerksam machte, was Sie selbst hätten bemerken müssen. Dass Ihre Kapsel nicht raumtüchtig war. Aber Sie waren geistig darauf eingestellt, durch Ihre ganze Erziehung in jedem Fremden, der Ihnen unaufgefordert hilft, eine Manifestation der Gottheit zu sehen. Sie sahen, was Sie zu sehen erwarteten. Sie waren fest überzeugt, es sei der Erdenwanderer, weil wir alle Spektowskis Buch für die Wahrheit halten. Alle. Außer mir. Wie bitte? Sie glauben dem Buch nicht? Nein. Fremde Menschen, ganz gewöhnliche Menschen, können durchaus zufällig auftauchen und einem einen guten Rat geben. Die meisten besitzen schließlich ein gewisses Maß an Hilfsbereitschaft. Wäre ich zufällig vorbeigekommen, hätte ich ebenfalls geholfen. Ich hätte Ihnen gesagt, dass Ihre Kapsel nicht raumtüchtig ist. Dann hätten Sie aber unter dem Einfluss des Erdenwanderers gehandelt. Sie wären vorübergehend zu ihm geworden. Das kann mit jedem von uns geschehen. Darin liegt ja das Wunder. Aber es gibt keine Wunder, wie Spinoza bereits vor Jahrhunderten bewiesen hat. Als Aufhebung der Naturgesetze wäre ein Wunder Gottes Eingeständnis, dass er sich geirrt hat. Es wäre eine Schwäche Gottes, wenn es einen Gott gäbe. Aber Sie haben uns doch heute Abend erzählt, Sie hätten den Erdenwanderer 7-mal gesehen und den Mittler ebenfalls. Ich meinte damit, dass ich Situationen erlebt habe, in denen menschliche Wesen so handelten, wie der Erdenwanderer gehandelt hätte, wenn er existierte. Wissen Sie, Morley, die Ursache dieses ganzen Problems ist nicht schwer auszumachen. Auf unserem Weg ins All sind wir zahlreichen nichtmenschlichen intelligenten Spezies begegnet, von denen uns einige, diejenigen, die wir Götter nennen, auf den sogenannten Gottwelten, so überlegen sind, dass wir ihnen gegenüber eine Stellung einnehmen, wie sie etwa Hunde oder Katzen zum Menschen haben. Einem Hund oder einer Katze kommt ein Mensch wie ein Gott vor, weil er die Macht eines Gottes zu haben scheint. Doch die quasi-biologischen Superintelligenzen auf den Gottwelten sind genauso Produkte einer natürlichen Evolution wie wir. Mit der Zeit entwickeln wir uns vielleicht auch so weit. Oder vielleicht sogar noch weiter, wer weiß. Jedenfalls haben diese Wesen das Universum nicht geschaffen. Sie sind keine Manifestationen des Schöpfers. Sie behaupten das von sich, aber warum sollten wir ihnen glauben? Natürlich, wenn wir sie fragen, seid ihr Götter, habt ihr das Universum geschaffen? Dann bejahen sie das. Wir würden das Gleiche tun. Denken Sie etwa daran, dass die weißen Entdeckungsreisenden im 16. und 17. Jahrhundert den Ureinwohnern Nord- und Südamerikas genau das gesagt haben. Aber die Spanier und Engländer und Franzosen damals, sie waren Eroberer. Das war das Motiv dafür, dass sie sich als Götter ausgaben. Cortés zum Beispiel, die Lebensformen auf den sogenannten Gottwelten haben ein ähnliches Motiv. Das ist nicht wahr. Sie sind Heilige, ganz und gar kontemplative Wesen, die unsere Gebete erfüllen, wenn sie sie empfangen können. Tall Chiefs Gebet zum Beispiel. Sie brachten ihn hierher, zum Sterben. Würden Sie das als eine Handlung von Heiligen bezeichnen? Das war nun tatsächlich ein Punkt, der Morley beunruhigte, der ihn von dem Augenblick an beunruhigt hatte, in dem er Tall Chiefs leblosen Körper gesehen hatte. Vielleicht wussten Sie das ja nicht. Schließlich weist Spektowski nach, dass auch die Gottheit nicht allwissend ist. So hat er zum Beispiel nicht gewusst, dass der Formenzerstörer in das Universum eindringen und es dem Verfall preisgeben würde. Das Universum, das der Schöpfer einst nach seinem Bild geschaffen hatte. Babel lachte auf. Sie reden genau wie Maggie Walsh. Ich habe noch nie einen Atheisten getroffen. Tatsächlich war Morley einmal einem begegnet. Doch das war viele Jahre her. Es mutet reichlich seltsam an, in unserer Zeit, wo wir Beweise für die Existenz der Gottheit haben. Ich kann ja verstehen, dass der Atheismus früher weit verbreitet war, als die Religion noch auf dem Glauben an unbewiesene, unsichtbare Dinge beruhte. Nun aber können wir alles sehen, woran wir glauben. Dank Spektowski. Wissen Sie, Ihr Erdenwanderer ist auch nichts anderes als eine dieser menschgewordenen Gottheiten, an die man in früheren Religionen glauben musste. Wobei Ihre Göttlichkeit meist eine... Bubble verstummte. Die Tür der Krankenstation hatte sich geöffnet und ein Mann stand auf der Schwelle. Er trug eine weiche Kunststoffjacke sowie Hosen und Stiefel aus Lederimitation. Dunkle Haare, hohe Wangenknochen, klare, große Augen. Vermutlich Ende 30. Er hatte eine Taschenlampe in der Hand, die er jetzt ausschaltete. Schweigend musterte er Bubble und Morley. Offenbar ein Bewohner der Kolonie, den ich noch nicht kenne, dachte Morley. Doch als er Bubbles Gesichtsausdruck sah, wurde ihm klar, dass auch der Arzt den Mann noch nie gesehen hatte. »Wer sind Sie?« fragte Bubble mit zitternder Stimme. »Ich bin gerade mit meiner Kapsel hier gelandet«, erwiderte der Mann. »Mein Name ist Ned Russell. Ich bin Ökonom.« Er hielt Bubble seine Hand hin, der sie automatisch ergriff. »Aber ich dachte, alle seien bereits hier. Wir sind 13. Mehr sollten gar nicht kommen.« »Ich habe um Versetzung angesucht und wurde hierher geschickt. Das ist doch Delmark O., oder?«